Ja, wir grüßen recht herzlich die Sendung Niemandsland aus Barcelona von den zwei österreichischen Mädels Pia und Hanna, die ein bisschen Urlaub verbringen aus der Steiermark. Allen diesen Radiosender zu hören. Einen wunderschönen guten Morgen. Niemandsland meldet sich wieder von 10 bis 12 Uhr. Wir sind Niemandsland Contrabanda, ein freies Kommunikationsmedium. Wir machen eine andere Musik. Wir bringen ein anderes Radio. Wir sorgen für klare Worte und gute Töne. Wir zeigen Hintergründe. Wir mischen die Sprachen. Samstag, 1. März 2014. Willkommen. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie, wie immer, meine Damen und Herren, hier in der Stadt Barcelona und weltweit, Detlef Jeskerz. Leicht diesiger, leicht kühler Tag hier im Zentrum von Barcelona, gefühlte 11, 12 Grad. Gegen Mittag dürfte eventuell die Sonne ganz rauskommen, so wie gestern. Viel ist geschehen, vieles gibt es zu berichten. Wir werden wieder zwei Stunden versuchen, meine Damen und Herren, Sie zu unterhalten und zu informieren, zu beunruhigen und zu erfreuen. Mit Kultur, Musik und Geschichte. Die erste Meldung, die uns erreicht, beziehungsweise diese Woche, die uns auch erschüttert hat, ist der Tod des großen Flamenco-Mannes Paco de Lucía. Die Konzerte von Paco de Lucía waren Hochämter des modernen Flamenco und auch nach Jahrzehnten noch revolutionär. Dabei war der Star-Gitarrist eigentlich Traditionalist, suchte aber unerlässlich nach Anknüpfungspunkten jenseits der Folklore. Wer von uns, und ich meine jetzt die Leute, die ungefähr in meinem Alter sind, hat nicht damals vor Freude aufgeschrien fast, als dieses berühmte Konzert bekannt wurde auf Vinylscheibe Paco de Lucía, John McLaughlin, Aldi Meola. Dieses Konzert, Saturday Night in San Francisco. Man hatte sich daran gewöhnt, dass er einfach da war, als Autorität der Szene. Ein Mann, der es schaffte, mit wenigen Tönen das Publikum ganzer Philharmonien zum Zuhören zu bewegen, weil er seine Gitarre so handhabte, dass er ihr die Seele entlockte. Ein Künstler, dessen Musikalität und Spielkultur so jenseits der üblichen Maßstäbe rangierten, dass niemand ihm auch nur annähernd das Wasser reichen konnte. Zwar machte sich Paco de Lucía zunehmend rar, spielte am liebsten im Kreise seiner Familie, tollende Enkel um ihn herum. Doch wenn er sich auf die Reise begab, waren seine Konzerte Hochämter des modernen Flamenco, auch nach Jahrzehnten noch im Kern revolutionär, weil er nie aufgehört hatte, an der Formensprache seiner Musik zu feilen. Diese tollen Formulierungen stammen von Herrn Ralf Dombrowski, heute auf der Homepage im Spiegel. Dombrowski fährt fort, dabei war Paco de Lucía genau genommen Traditionalist, tief verwurzelt in der musikalischen Überlieferung seiner andalusischen Heimat. Geboren 1947 als Francisco Sánchez Gómez in Algeciras in der Nähe von Gibraltar, wuchs er in einem musikalischen, aber armen Elternhaus auf. Sein Vater war Gitarrist, verdiente sein Geld bei Festen und Feiern im Umland. Flamenco gehörte zum Alltag der Familie. Manchmal spielten Freunde bis zum Morgengrauen im Hof der elterlichen Wohnung um die Wette. Paco de Lucía lernte autodidaktisch vom Gesang seiner Schwester, von der Musik seiner Brüder. Die Gitarre nahm er in die Hand, sobald er sie halten konnte, übte rund um die Uhr. Vor allem von dem Tag an, als der Vater den Neunjährigen aus Geldnot aus der Schule nahm. Das Instrument wurde für ihn zur Hoffnung, zur Perspektive und der Ehrgeiz trug bald Früchte. Mit 14 Jahren war Paco de Lucía bereits gut genug, um einen Gitarrenwettbewerb in Jerez zu gewinnen. Und er hatte etwas, das die Menschen faszinierte. Er zog mit Tanzensembles durchs Land und lernte schnell, im Stile von Meistern wie Ramón Montoya oder Nino Ricardo zu spielen. Er fand sich bald in Studios wieder, nahm Mitte der 60er Jahre bereits Platten mit seinen Brüdern Ramón und Pepe auf, die ebenfalls Gitarre spielten. Gegen Ende des Jahrzehnts schließlich erfolgte der Ritterschlag der Szene, als ihn der berühmteste Flamenco-Sänger der damaligen Zeit, Camarón de la Isla, als Begleiter wählte. Für manchen Kollegen wäre das bereits genug der Ehre gewesen, doch Paco de Lucía machte weiter, experimentierte, suchte nach Anknüpfungspunkten jenseits der Folklore. Er gründete eine eigene Gruppe, schaffte es mit Entre dos Aguas, zwischen zwei Wassern, 1973 sogar in die Hitparaden. Einem Stück, das einen Hauch von Lateinamerika und eine Prise Pop mit ins bewährte Spiel brachte. Mehr und mehr öffnete Paco de Lucía den Flamenco für improvisierende und stilistisch verwandte Elemente aus dem mexikanischen, karibischen und nordafrikanischen Kulturraum. Während er auf der einen Seite weiterhin mit Camarón und anderen Sängern der alten Schule wie Enrique Montoya, Antonio Mairena oder Fosforito arbeitete, wagte er sich gleichzeitig aus der Enge der Tradition hinaus. Sein Brückenschlag zum Jazz im Wettstreit mit den Kollegen John McLaughlin und L.D. Meola erwies sich als bahnbrechend. Das 1981 aufgenommene Album Friday Night in San Francisco und nicht Saturday Night, wie ich natürlich zu Eingangs gesagt hatte, machte ihn zum Superstar und sorgte gleichzeitig dafür, dass die Gitarrenkunst seiner Heimat im Bewusstsein einer großen Musiköffentlichkeit aus der Nische des Touristischen in die Sphäre der Kunst gehoben wurde. Und der Effekt war gewaltig, denn was zunächst aus Neugier als persönliches Experiment begonnen hatte, die Ausweitung des harmonischen Systems des Flamenco, die Veränderung der Instrumentalisierung etwa durch Bassgitarren und afrikanische Percussion oder Perkussion in der Band, die Ergänzung der üblichen Tonskalen durch jazzige Intervalle, inspirierte eine junge Generation von Musikern. Damit galt Paco de Lucía bald als Vater und als Freigeist einer ganzen neuen Flamenco-Bewegung in Spanien und auch weltweit. Allerdings hielt er sich, so bedauern wir alle, seit den späten 90er Jahren zunehmend zurück. Im Studio traf man ihn nur noch selten. Platten nannte er mit einem Augenzwinkern Cositas Buenas, nette Kleinigkeiten. Statt um die Welt zu ziehen, blieb er lieber in seiner Hacienda in Mexiko und genoss das Leben nach dem Ruhm. Machte er sich dennoch auf den Weg, dann konnte er es nicht lassen, ein klein wenig weiter zu überraschen, indem er beispielsweise den Mundharmonikaspieler Antonio Serrano in seine Band nahm und die Tradition wieder um eine Klangnuance bereicherte. Als er Kind war, meinte Paco de Lucía einmal, habe man ihm gesagt, dass die Sprache des Flamencos aus 10 wichtigen Worten bestünde. Er habe jedoch nie eingesehen, warum es nicht 1000 sein sollten. So hat er gespielt und gewirkt. Ein Pionier, Skeptiker, Visionär, der die Musik seiner Väter dadurch erhalten hat, indem er sie vergrößerte. und Eigentum, Villa oder Zelt. Angst und Eigentum, wem gehört die Welt? Wem gehört die Welt? Gehört sie den Nationen? Gehört sie den Konzernen oder einzelnen Personen? Also mir gehört sie nicht, auch keinem, den ich kenn. Wobei ich wirklich jedem so viel Welt wie möglich gönn. Angst und Eigentum, Villa oder Zelt. Angst und Eigentum, wem gehört die Welt? Der Himmel gehört uns allen, aber da sind wir so selten. Die Luft ist auch noch nicht privat, aber darf man überall zelten? Natürlich nicht, denn Grund und Boden sind extrem begehrt. Und es ist klar, dass etwas Wertvolles auch irgendwem gehört. Für Wasser muss man zahlen und auch für Energie. Staub ist immer noch umsonst, für Regen zahlt man nie. Angst und Eigentum, Villa oder Zelt. Angst und Eigentum, wem gehört die Welt? Wohnraum kostet jede Menge und auch der Staat ist teuer. Der Staat ist so groß, ist er ein Ungeheuer. Wir ackern und wir füttern ihn, doch seine Schulden steigen. Der Staat soll mir mal bitte seine Gläubiger zeigen. Das müssen reiche Leute sein, die sieht man aber nie. Ich würde das zu gerne, denn ich arbeite für sie. Angst und Eigentum, Villa oder Zelt. Angst und Eigentum, wem gehört die Welt? Wem gehören die Wälder, die Flüsse und die Seen? Wem gehören die Ozeane, wem gehört das Gehen? Hör auf, so doof zu fragen und zähl dein letztes Geld. Du weißt, den Reichen und den Mächtigen gehört die Welt. Und du hast deinen Mut, du hast ein heißes Herz. Du hast deine Wut und du hast deinen Schmerz. Das ist das, was dir gehört, bitte mach was draus. Denn egal, wem die Welt gehört, auch wir sind hier zu Haus. Angst und Eigentum, Villa oder Zelt. Angst und Eigentum, wem gehört die Welt? Fracking. Fracking. Fracking. Fracking. Fracking. Verheißung, Blase oder tickende Zeitbombe. Hydraulic Fracturing, auch bekannt unter Fracking oder Freezing, deutsch Aufreißen, ist ein weltweit umstrittenes, aber auch teilweise verbotenes Verfahren zur Förderung von Gas aus unkonventionellen Lagerstätten. Millionen Liter Wasser werden unter hohem Druck zusammen mit Quarzsand und hochgiftigen Chemikalien in die tiefen Gesteinsschichten, meist Schiefergestein, gepresst, damit sie aufreißen. Anstelle der üblichen vertikalen Bohrungen werden heute Horizontalbohrungen eingesetzt, die eine unterirdische Durchbohrung von Quadratkilometer großen Flächen ermöglichen. Die dadurch entstehenden Risse geben das Schiefergas frei. Der Quarzsand im Wasser verhindert, dass die Risse verstopfen, und die Chemikalien sorgen dafür, dass der Sand im Wasser überhaupt bis zu den Gasvorkommen vordringt. Das so gewonnene Gas kann aber auch nur eine Zeit lang ausströmen und bereits nach wenigen Wochen muss der Vorgang wiederholt werden. Laut Expertenberichten soll die Abfallrate bei ca. 85% liegen. Fracking. Das große Geschäft. Trotz vieler Vorbehalte wird weltweit das große Geschäft gewittert. Besonders die USA träumen davon, dass sie in den nächsten 20 Jahren unabhängig von Öl- und Gasimporten werden. Aber auch China hat mit dem Bohren begonnen. In Argentinien und Mexiko, aber auch in Europa, zum Beispiel in Polen, Großbritannien, in einigen Ländern der ehemaligen Sowjetunion und in der Nordsee, vermutet man gigantische Vorkommen. Umwelt. Umweltschützer fürchten aufgrund des Einsatzes der Chemikalien in der Fracking-Flüssigkeit eine Verunreinigung des Grundwassers. Die Zusammensetzung der Chemikalien ist unterschiedlich und deren Einsatz hängt sehr von der jeweiligen Gesteinsbeschaffenheit ab. Zum Teil enthalten sie hochtoxische Bestandteile, deren Einsatz in Deutschland bereits seit langem verboten ist. 30-70% des Wassers werden wieder an die Oberfläche gepumpt, das dann erhebliche Mengen an gelösten Salzen, Schwermetallen und radioaktiven Isotopen enthält. In den USA zeigen sich darüber hinaus weitere Nebenwirkungen. Gas. Gas, das an unerwarteten Stellen aus dem Erdreich dringt und in Trinkwasserbrunnen gelangt. Wasser. Wasser, das in riesigen Mengen erforderlich ist. In wasserarmen Gebieten gibt es jetzt schon Probleme zwischen den Verbrauchern und der Gasindustrie. Zum Beispiel werden in den USA, je nach Gasquelle, zwischen 8 und 19 Millionen Liter Wasser benötigt. Bei ca. 50.000 Quellen, die jährlich in den USA gebohrt werden, liegt der Wasserbedarf bei bis zu 530 Milliarden Liter. Ein weiteres Problem ist die unsichere Lagerung und schwierige Entsorgung des Frackwassers. Methan. Methan, das durch Mikrolecks entweicht, zu Smog und konzentriert zu Krankheiten führt. Methan brennt nicht nur, es heizt auch die globale Erwärmung viel stärker an als das Klimagas Kohlendioxid. Fracking. Ein weiteres Problem ist die Landschaftsverschandelung durch Bohrtürme, die durch die geringe Förderkapazität im Abstand von wenigen Kilometern wieder neu errichtet werden müssen. Fracking. Das nächste Problem ist der Schwerlastverkehr durch An- und Abtransport des Wassers, der Chemikalien und des Gases. Und schließlich ist da das Problem der Gasblase. Ökonomen warnen davor, dass viel zu hoch eingeschätzte Gasvorräte die Gefahr einer Investmentblase mit sich bringen. Energiekonzerne können ihre Schiefergasvorräte überschätzen, um Investoren anzulocken oder um Rechte zu Gasfeldern lukrativ weiterzuverkaufen. Fracking. Je nach Ländern gibt es im Moment sehr unterschiedliche Haltungen und Situationen zum Thema Fracking. Deutschland. Obwohl Firmen wie ExxonMobil immer wieder das Fracking als saubere Alternative propagieren und Probebohrungen auch in Deutschland durchführen wollen, hat sich Deutschland im Moment gegen das Fracking entschieden. Zu viele Wirtschaftszweige mit Milliarden von Euro Umsätzen und mehr als 700.000 Mitarbeitern hängen von sauberem Grundwasser ab. Frankreich stimmt ebenfalls mit einem Non Merci durch Gerichtsbeschluss gegen das Fracking. Fracking. Die Situation in Spanien zum Thema Fracking. In Spanien liebäugelte der Energieminister schon immer mit dem umstrittenen Fracking, aber er musste zur Kenntnis nehmen, dass die katalanische Regionalregierung ein Fracking-Verbot auf katalanischem Gebiet ankündigte. Es ist bekannt, dass Fracking-Bohrungen vor der Küste Tarragonas Erdbeben ausgelöst haben und Panik unter der Bevölkerung verursacht haben. La Rioja und Kantabrien haben sich ähnlich geäußert und umwelt- und sicherheitspolitische Gründe angeführt. Murcia und Extremadura wollen sogar klagen. Die Kanarischen Inseln mobilisieren europäische Tourismusunternehmen, gegen die Bohrungen von Repsol etwas zu unternehmen. In der Tageszeitung El Mundo war im September letzten Jahres schon zu lesen, dass die autonomen Regierungen in diesem Fall ausgehebelt werden sollen und die Energiepolitik exklusiv in die Verantwortung des Zentralstaats gelegt werden müsste. El Mundo, Ausgabe September 2013. Doch legalisierte die spanische Regierung im Dezember 2013 trotz immenser Proteste das Fracking durch Gesetz. Somit kommen jetzt die regionalen Behörden in Konflikt mit dem Gesetz, wenn sie das Fracking blockieren. Nicht nur die spanischen, sondern auch die polnischen Politiker erhoffen sich vom Fracking und Schiefergas einen märchenhaften Aufschwung. Auch die Bauern von Zuraflow waren zuerst begeistert, doch seit bei den seismischen Tests Quellen verseucht wurden, verhindern sie Probebohrungen durch Chevron. Am Ende herrscht verflogene Euphorie. Mehrere europäische Staaten wollen in Zukunft Schiefergas fördern, nachdem die EU bei den Umweltauflagen etwas zurückgerudert ist. Sie verweisen auf die angebliche Erfolgsgeschichte der Schiefergasförderung in den USA. Für Energiefirmen und Investoren hat sich Fracking jedoch bislang nicht ausgezahlt. Die Kosten sind zu hoch, die Preise niedrig und die Schiefergasvorkommen sind wohl doch viel kleiner als bisher angenommen. Der Artikel Fracking, Verheißung, Blase oder tickende Zeitbombe stammt von Frau Kira Eisenbeiß, veröffentlicht in der Zeitschrift Taschenspiegel, Ausgabe Februar-März 2014. Fracking. Wir haben dich gezeugt, das war damals nicht selbstverständlich. Und als du dann laufen konntest, dachten alle, na endlich. Deine Mutter hat dich gestillt, wir haben Klötze aufgetürmt. Wir haben so lange es ging alles Böse von dir abgestürmt. Wir haben alles für dich getan und was machst du? Irgendwann sagen auch die Eltern einmal fuck you. Fuck you, fuck you. Lalelu. Sogar der Mann im Mond sagt irgendwann fuck you. Wir fahren dich zum Fußballtraining und zum Musikunterricht. Wir kümmern uns um dein Sozialverhalten, das merkst du nicht. Wir zahlen die Nachhilfestunden, wir sind wegen dir umgezogen. Wir haben dir ein tolles Pony besorgt und den nettesten Psychologen. Wir würden alles für dich tun und was tust du? Irgendwann sagen auch die Eltern einmal fuck you, fuck you, fuck you, lalelu. Sogar der Mann im Mond sagt irgendwann fuck you. Du könntest auch mal den Tisch abwischen, du könntest auch mal den Boden fegen, du könntest auch das Geschirr einräumen, hätte niemand was dagegen. Wir sind auch nicht mehr die Jüngsten, aber das scheint dich nicht zu jucken. Vielleicht hörst du mir mal zu, anstatt Family Guy zu gucken. Du lernst keine Vokabeln, findest die Lehrer blöd. Uns bleibt nur noch das Internat, wenn das so weitergeht. Ach, das würde dir gefallen, da hättest du vor uns Ruhe. Doch irgendwann sagen auch die Eltern einmal fuck you. Fuck you, fuck you, lalelu. Sogar der Mann im Mond sagt irgendwann fuck you. Tja, das ist Fanny van Dannens Botschaft an alle Kinder und Jugendlichen und Halbstarken, die gegen die Eltern, gegen die Schule, gegen die Lehrer und die Autoritäten rebellieren. Hast du das auch gemacht als Jugendlicher, Werner? Gegen die Autoritäten rebelliert? Ja, ja, beides. Gegen die Eltern und gegen die Autoritäten. Nur wenn... Und gegen die Lehrer wie, auch. Wie wir gerade gesungen hatten, ne? wenn die Eltern zu dir sagen, fuck you, das ist ja dann schon... wären wir als Elterngeneration, weil die können ja dann ein bisschen Englisch. Ja, ne? Ja. Früher hätte es nicht gegeben. Früher, was ich immer gehört habe, Saukerle, halt ein Gosch. So in dem Stil. Gammler, ne? Hippie, ja. Langhaariger, Nichtstuer. Fuck you. Ja, meine Damen und Herren, ich beschreibe mal. Werner sitzt hier und hat seine Pappnase auf. Eine rote, jetzt frage ich, eine rote, eine knallrote Pappnase, so eine Clownsnase. Warum? Ja, ist die Welt so lustig im Moment? Ich danke dir, dass du das richtig erkannt hast, dass es eine Plastiknase ist, eine rote, und dass es nicht vom Alkohol kommt. Aber um diese Uhrzeit ist es ja relativ unwahrscheinlich. Obwohl, heute könnte es auch von der Kälte kommen. Ne? Es ist doch relativ frisch draußen. Weil ich sonst nichts mache jetzt diese Tage, habe ich gedacht, weil Karneval ist, dann ziehe ich mir halt diese rote Pappnase auf. Ja, wir haben auch rübergeschaltet nach Köln. Moment, hier ist gerade die Prinzengarde versammelt. Da ist ein großes Festzelt, da wird geschunkelt. Ja. Komm zusammen. Im Rheinland geht's heute hoch her. Ich wollte nicht stören, ich kann am Morgen nochmal wiederkommen. Was ist denn hier los? Ach, ne, ich bin das so schön. Ich bin so stolz, Herr Präsident, dass ich heute am Rosenmontag... Naja, das ist ja erst übermorgen. Da wollen wir mal wieder aus der Sendung gehen. Heute am Rosenmontag nicht. Hey. Da hätte sich verdonnen, der Junge da. Hier in Barcelona ist ja auch einiges los. Der Karneval wird ja hier auch als touristisches Event den Leuten auch angepriesen und verkauft und auch gefördert, damit auch die Zugereisten und die Touristenströme niemals versiegen in dieser Fun City hier in Barcelona, damit sie auch das noch mitnehmen. Eine tief verwurzelte Tradition hat der Karneval ja hier meines Wissens nicht so sehr, oder? In Barcelona nicht, aber in einigen Städten hier in Katalonien, ja, Sitges zum Beispiel, ne? Villanova y la Geltrú, da hat es schon eher Tradition. Ne? Ich kann mich eine kleine Episode erinnern, wo ich vor vielen, vielen Jahren hier mal in der Kneipe gearbeitet habe, hier in Barcelona. Und das war gerade Faschingszeit. Dann kommt ein Typ rein mit einer Maske auf, setzt sich zu zwei anderen hin. Ein Schweizer Tourist war das und noch einer, glaube ich. Zu dritt sitzen sie da die dann ganze Zeit und plötzlich holt der mit der Maske eine Pistole raus und raubt einen von den beiden aus und ist dann wieder weggegangen. Und jetzt aber wir, die wir da in der Kneipe gearbeitet haben, wir kannten den, obwohl er die Maske auf hatte, weil das war ein Kunde von der Kneipe. Ne? Und dann haben wir zu den Ausgeraubten da gesagt, was machen wir? Wollt ihr, dass wir die Polizei holen? Dann haben sie gesagt, nee. Ne? Okay. Das klären wir so. Und von unserer Seite war es dann auch okay, ja. Aber wo der Typ dann das nächste Mal, also ein, zwei, drei Tage später wiederkam ohne Maske, dann haben wir ihm gesagt, also du kommst hier nicht mehr rein in diese Kneipe. Ne? Wieso? Und dann haben wir nur gesagt, du weißt warum und raus und seit dann haben wir ihn nie mehr wieder gesehen. Ja, im Karneval passieren solche Sachen. Die Leute haben natürlich dann ihre Masken, ihre Mützen, ihre Verkleidungen und können im Schutz der Anonymität ihre kleinen oder größeren Verbrechen begehen. Es ist bekannt, dass im Karneval mehr Banküberfälle und mehr Raubüberfälle passieren als zu anderen Zeiten. Logisch. Das war schon im alten Rom so bei den Saturnalien. Als die Sklaven einmal im Jahr, einen Tag, sich benehmen durften wie die Herren. Damit sie nachher keine Repressalien erlitten und erleiden mussten, haben sie sich natürlich Masken aufgesetzt, damit niemand wusste, wer was gemacht hat. Diese Tradition hat sich ein bisschen erhalten im Karneval. Aber heute kann ich ja mit meiner Pappnase keine Bank überfallen, weil es ist ja Samstagvormittag und da sind die geschlossen. Ne? Richtig, das wäre ja unklug. Dann lasse ich es halt. Ne? Das schöne Grüße unseren Orchesterleiter. Gut, Karneval im Rheinland ist ein großes Fest, das die Leute nicht überall in Deutschland feiern, sondern wie gesagt, bei euch unten im Schwaben ist der Karneval, da hat er da Tradition. Also was Schwabenland ist, Württemberg und so, vielleicht im Süden, in der Nähe vom Bodensee, das weiß ich nicht, aber wo ja, in Baden. Ja, ne? Die Fasnacht, die Fasnet. Genau, Fasnet. Und sonst Kölle Alav, da Rheinland, ja, ja. Mainz. Ne? Wo noch? Sonst in Deutschland, Bonn, München vielleicht noch. Ja, der Fasching in München heißt ja auch Fasching. Ja, aber im Norden ja auch nicht. Ne? Nee, eigentlich nicht. In den katholischen Gegenden eigentlich, in den ganz katholischen Gegenden. Und bei den Protestanten wurde das ja alles abgeschafft. Der Prunk und die Feiern der Kirche. Vieles geschehen diese Woche. Eine sogenannte Revolution in der Ukraine hat stattgefunden. Wir haben die letzten zwei Wochen versucht, ein kleines Bild zu schildern von den Zuständen in diesem Land. Aber die Meldungen überschlagen sich natürlich im Moment. Der Kreml hat mobilisiert, seine Truppen auf der Krim-Halbinsel sind in Alarmbereitschaft versetzt worden, Manöver. Obama warnt davor, Gewalt anzuwenden, ausgerechnet er, der schon nur in seiner Amtszeit 2400 Leute allein durch Drohnen hat abknallen lassen. Der warnt davor, Gewalt anzuwenden, damit könne man nichts lösen. Haha. Was ist los auf der Krim? Was ist los in der Ukraine? Ja, also wo Putin und und Russland, ich hätte fast gesagt Sowjetunion, wo Russland mobil gemacht hat, die Truppen in Alarmbereitschaft gesetzt hat, ist eben alles so Süden, Westen von Russland, halt in der Nähe der Ukraine. Und jetzt was diese Krim-Halbinsel angeht, die ist ja formal juristisch Teil von der Ukraine, ne? Allerdings hat die einen besonderen Status, wie so eine Art Autonomiestatus. Die große Mehrheit der Bevölkerung sind aber russisch sprechende Ukrainer und wie im ganzen Osten der Ukraine. Und warum ist das jetzt wichtig da mit der Krim? Weil natürlich die Russland dort seine berühmte Schwarzmeerflotte stationiert hat. Und deshalb könnte es oder wird es Russland oder Putin niemals zulassen, dass, wenn es jetzt einen Machtwechsel geben sollte in der Ukraine, dass dann möglicherweise sein Flottenstützpunkt da bedroht ist. Ja. Und also jetzt, was da jetzt war, gestern und vorgestern, dass plötzlich da Militärsoldaten in Kampfkleidung, schwer bewaffnet, sowohl das Parlament besetzt haben, wie auch die zwei Flughäfen dort auf der Krim-Halbinsel genommen haben, besetzt haben, kontrolliert haben. Nur was für Soldaten waren das? Waren es ukrainische Soldaten? Waren es russische Soldaten? Man konnte das nicht wissen, weil die jegliches Erkennungszeichen von der Uniform entfernt hatten. Ne? Also die sind da, was die Flughäfen anbelangt, in Lastwagen angekommen, ohne Nummer, ohne Matrikula, ohne Autonummer, sind dort ausgestiegen, zivil gekleidet und sie sind irgendwo reingegangen, haben sich die Uniformen angezogen, sind wieder rausgekommen. Und ich glaube, jetzt sind sie weg, seit gestern oder so sind sie dann plötzlich wieder verschwunden. Aber also es ist so gut wie klar, dass es russische Soldaten sind, aber eben nicht die ohne Uniform da agieren wollten. Die bezeichnen sich selber als russische Selbstverteidigung, also eine Art Milizen. Am Donnerstag für mehrere Stunden haben die Flughäfen bewacht, genommen, in Simferopol auf der Krim. Und der Flugbetrieb ging aber ungestört weiter. Das heißt, kann auch sein, dass sie verhindern wollten, dass von anderer Seite der Flugverkehr gestört wurde. Offiziell durften keine russischen Truppen daran teilnehmen. Offiziell durften auch keine ukrainischen Truppen teilnehmen. Also hat man das auf diese Art versucht, elegant oder hintenrum zu erledigen. Gegen Mittag, so heißt es dann laut Medienberichten, zogen die Bewaffneten wortlos wieder ab, ohne eine Erklärung abzugeben, genauso wie sie gekommen waren. Es scheint sich bei der Aktion, das sagt zumindest die Tageszeitung Junge Welt, um eine Übung für den Fall der Fälle gehandelt zu haben. Für Aufregung sorgte am Morgen auch das Auftauchen Bewaffneter am Militärflughafen in Belbek bei Sewastopol. Innenminister Arsen Avakov sprach von einer Provokation und bewaffneten Aggressionen gegen die Ukraine. Russische Medien erklärten dagegen, das Flugfeld gehöre zu den Liegenschaften der Schwarzmeerflotte. Das russische Militär habe dort eine Antiterrorübung veranstaltet und so weiter. Also wie gesagt, es geht darum, dass die rote Linie für die NATO gezogen werden soll. Das hat schon Gorbatschow gesagt, das haben alle russischen Präsidenten gesagt. Die NATO ist ja wie ein Gas in das Vakuum gezischt. Man hatte ursprünglich ausgehandelt, gut, wir öffnen den eisernen Vorhang, aber keine NATO-Truppen auf ehemaligen Ländern des Warschauer Pakts. Daran hat sich natürlich kein Schwein gehalten und das ist auch bekannt, sobald die einen draußen sind, kommen die anderen. Das ist ein, sagen wir mal, ein Gesetz der kommunizierenden Röhren des Imperialismus, so könnte man das nennen. Aber jetzt geht's natürlich den Russen direkt an die Haustür und direkt an ihre engste Südgrenze und an ihren Schwarzmeerhafen. Und da sagen sie einfach, njet, hier geht's nicht mehr, hier könnt ihr nicht kommen mit euren Truppen, euren Waffen und euren ganzen NATO-Geschichten. Weil dann kann man sich auch ausrechnen, in 2-3 Jahren gibt es Provokationen im Süden der Sowjetunion, beziehungsweise im Süden Russlands. Diese Maschine stoppt ja nicht, diese Maschine ist ja dazu da, um immer weiter sich bis ins Herz des Gegners reinzufressen und ihn dann ganz zu vernichten. Und Russland ist nach wie vor erklärter Gegner der NATO. Ja, also genau das sind eben die Befürchtungen, ne, von Putin. Und man kann das ja voll verstehen. Ne? Also stell euch das umgekehrt ich wenigstens, vor. Also halt das Ding, die NATO versucht jetzt, abgesehen von ökonomischen Interessen, ihren Einflussbereich weiter nach Osten zu verschieben. Aber das wirklich, da braut sich irgendwas zusammen, man weiß wirklich nicht, was passieren wird, ne? Weil von dieser sogenannten oder nicht sogenannten tatsächlichen Opposition gegen diesen, wie heißt der, Jukanovic, ja. Innerhalb von dieser Opposition gibt es eben ganz viele Strömungen, ne? Und ein ganz großer, wichtiger Teil davon sind diese Nazi-Typen da von Svoboda, Freiheit und der rechte Sektor nennen die sich. Also die sitzen übrigens jetzt schon im Parlament mit über 10% der Abgeordneten. Aber das sind wirklich nationalistische Faschisten, Antisemiten, das ist super klar, ja. Und die sind halt nicht nur ein Teil der Opposition, sondern sind eben besonders deshalb gefährlich, weil die ganz straff organisiert sind, militärisch fast, gut ausgestattet sind mit Geld, Kontakte haben mit der relativ kleinen Bevölkerung auf der Krim-Halbinsel, die Tataren, die auch natürlich lieber zur Ukraine wollen als zu Russland. Und der Chef von dieser Partei da, die sich Freiheit nennt, Oleg Tjagnibok heißt er, das ist ein Chirurg, der hat also schon mal, glaube ich, vor 10 Jahren, wo die Orangene Revolution war, damals hat er schon diese Partei dann quasi übernommen und hat dann zum Beispiel so kosmetische Änderungen gemacht. Die hatten als Symbol zum Beispiel diese Wolfsangel, die man ja auch von den Nazis kennt, ne? Diese Rune, das haben sie dann ausgetauscht gegen ein anderes Symbol. Und also solche Leute, die sprechen von der moskauhörigen jüdischen Mafia, gegen die es zu kämpfen gilt. Und wenn man sich das Programm von dieser Partei anguckt, da stehen dir wirklich die Haare zu Berge. Also Waffen legalisieren, wieder Atomindustrie und Atomkraftwerke in Gang setzen, Protektionismus, Autarkie. Die ethnische Zugehörigkeit der Bevölkerung soll erfasst werden, dann Beamte sollen nur Leute werden können, die also reinrassige Ukrainer sind, weil es jetzt zwei offizielle Sprachen dort gibt, Ukrainisch und Russisch, will er nur Ukrainisch zulassen, in Zukunft natürlich Immigration kontrollieren und so weiter. Solche Leute sind das. Von solchen Leuten kann man natürlich das Schlimmste nur erwarten. Die Ukraine ist ein relativ großes Land mit einer sehr großen Fläche, 603.700 Quadratkilometer, 45,448 Millionen Einwohner. Das ist natürlich interessant. Dann steht da Janukowitsch, Staatsoberhaupt Viktor Janukowitsch, abgesetzt. Es war natürlich ein Militärputsch, beziehungsweise ein Putsch, ein rechter faschistischer Putsch. Da braucht man nicht rumzureden. Das gibt sogar der Spiegel und das gibt sogar hier die bürgerliche Presse zu. Denen ist das natürlich auch nicht geheuer. Die hätten gerne so einen NATO- und EU-hörige Ukraine. Aber so ein Gesindel wollen sie natürlich auch nicht aufnehmen und haben. Und das ist im Moment das große Problem, was da in der Regierung ist. Die werden versuchen, natürlich so Leute wie Klitschko, so Marionetten wie Klitschko da reinzusetzen. Die wird von 3, 4, 5 Dutzend Beratern umgeben, vom IWF und aus Brüssel und von der NATO. Und die sagen ihm dann, was er zu tun hat und was er zu unterschreiben hat und welche Minister er sich ranholen muss. Wenn ihnen das gelingt, so eine Art, sagen wir mal, Jelzin Übergangsregime aufzubauen, und Jelzin wäre in diesem Fall Klitschko, dann könnte das für die NATO natürlich interessant werden. Solange da der faschistische Mob stramm uniformiert seine antidemokratischen und faschistischen Ideen versucht in die Tat umzusetzen, ist das natürlich ein absolut heißes Eisen. IWF haben sie jetzt praktisch sowieso schon da, ja, beziehungsweise hoffen auf Hilfe vom IWF, weil jetzt eben die Knete aus Russland nicht mehr fließt. Ja, ja. Ja, jetzt stehen sie vorm Staatsbankrott, ja, und jetzt brauchen sie da den Weltwährungsfonds und die Weltbank und solche Institutionen. Und es ist natürlich nicht klar. Ja, die anderen, die es dann auch noch gibt, das sind diese Frau da, die Timoschenko, ja, oder wie du sagst, der, ja, aber der die Klitschko ist wohl ziemlich verhasst, so. Auch die Timoschenko. Die sind zwar zahlenmäßig mehr in dieser Opposition, aber man muss sehen, was da jetzt wirklich passiert, ob die anderen sich nicht durchsetzen, weil sie einfach radikaler auftreten und so. Und diese Freiheitspartei, von der ich gerade gesagt habe, die geht also zurück, die hat ihre Wurzeln in dieser nationalsozialistischen Organisation, die in 30er Jahren da schon zugange war und dann eben auch mit der deutschen Wehrmacht kooperiert hat, die also Juden und Polen Massenliquidierung durchgeführt haben. Und der Führer damals von dieser Partei hieß Stepan Bandera. Und was dieser Neue da jetzt gemacht hat, jetzt gerade zum 1. Januar, hat einen Fackelzug organisiert zu Ehren von diesem Stepan Bandera. Also da sieht man ja, woher der Wind weht. Ja. Viele ukrainische Soldaten, Ukrainer, waren in der deutschen Wehrmacht und haben den Hitler-Truppen beim Überfall auf die Sowjetunion natürlich geholfen und bei der Vernichtung. Hier hat ein Nazi-Fan jede Menge Videos in YouTube reingestellt von den sogenannten Kuban-Kosaken. Die Kuban-Kosaks, das sind ukrainische Kosaken in Wehrmachtsuniformen. Die tragen zwar ihre traditionellen Pelzkappen und Pelzmützen, haben aber Wehrmachtshilfsabzeichen. Und wie gesagt, da hat jemand die glorifiziert in YouTube. Ich habe hier ein Video laufen. Da sieht man diese Typen, bewaffnet in Uniformen, wie sie dann gegen das verhasste von ihnen, natürlich verhasste Sowjetregime vorgehen. Dazu hat jemand so romantische Musik gebracht und so sieht's also aus. Die alten Dinge, die man gedacht hat, dass der Sturm der Geschichte sie für alle Zeiten weggefegt hätte, die kommen immer wieder durch und immer wieder raus und sie sind immer wieder da. Denken wir daran, als Kroatien damals sich unabhängig gemacht hat von Jugoslawien. Das erste, was sie gemacht haben, waren im kroatischen Fernsehen Wehrmachtsaufmärsche zu zeigen und die kroatischen Faschisten zu loben, die damals mit den Nazis zusammen gekämpft haben. Und in der Ukraine ist Ähnliches im Gange. Das heißt, wir sollten das wirklich ganz klar sagen, dass es nichts, worüber es zu jubeln gibt. Die Leute, die wirklich demonstriert haben für einen Anschluss an Europa, für mehr Demokratie, das ist genauso wie damals in der DDR mit dem runden Tisch, von denen hat man nie mehr was gehört. Das läuft dann nach dem Motto, was, da gibt's ein paar Verrückte, die nehmen die Demokratie wirklich ernst. Die wollen doch wirklich Wahlen und Freiheit und diesen ganzen Blödsinn. Wir übernehmen die Macht. Was auch ein Faktor ist in der Ukraine, darüber wird jetzt viel diskutiert und viel gesprochen, das sind diese sogenannten Oligarchen. Da gibt es wohl ein paar ganz großkalibrige Saurier, Oligarchensaurier, das sind Milliardäre. Das sind also keine Millionäre oder sonst so harmlose kleine Millionäre, sondern das sind die schwerreichsten Typen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Selbst der Spiegel sagt dazu in seiner Ausgabe von dieser Woche, die Macht der Milliardäre. Und da heißt es, die blutigen Kämpfe in Kiew haben zu einem Kompromiss zwischen dem Regime, so heißt das, die gewählte Opposition nennen sie Regime, und dann sagen sie, und der Opposition, und die Putschisten nennen sie jetzt die neue Regierung. Das ist auch interessant. Jedenfalls, ist egal. Sieger sind weniger die Aktivisten auf dem Maidan als zwei der reichsten Männer des Landes. Und die werden hier ein bisschen beschrieben. Das sind also ganz großkalibrige Gangster, die sich die Taschen vollgestopft haben, die ein System erfunden haben, mit dem man das ganze Volkseigentum privatisiert. Die heißen Achmetow und Firtasch. Und das sind die beiden Namen, die seit Wochen immer wieder durch Kiew schwirren. Man sah sie kaum, sie machten sich rar. Gespräche verweigerten sie, aber sie zogen Fäden, sagt der Spiegel. Achmetow ist der wichtigste der beiden. 47 Jahre alt, 15 Milliarden Dollar. So viel hat dieser Mann. Und Chef der Holding System Capital Management. Toller Name auch, Holding System Capital Management, die mehr als 100 Unternehmen mit 300.000 Mitarbeitern kontrolliert. Metall- und Röhrenfabriken, Banken, Immobiliengeschäften, Mobilfunkfirmen, wie gesagt, auch noch ein großes Medienunternehmen ist dabei. Er ist der Herrscher des im Osten gelegenen Industriereviers Donbass und Besitzer des Fußballclubs Schachtor Donetsch. Und er gehört zu den Führern der Regierungspartei. Dieser Mann ist umgeschwenkt und wir wissen, dass die Fußballfans zum Teil Nazi-Ideologie haben und dass diese Milizen, diese Nazi-Milizen sich auch aus diesem Hooligan-Milieu speisen. Und was sich da zusammengebraut hat, da braucht man nicht sehr viel Fantasie zu haben, um zu erkennen, wohin das Ganze gehen wird. Nämlich in ein neofaschistisches, neokapitalistisches Regime. So ein Gesindel in die Europäische Union aufzunehmen, hallo, hallo, Finger weg. Niemandsland 91.4 FM bei Contrabanda Barcelona. Hallo Welt. Yeah. Hallo Welt, ich wünsche dir einen schönen Morgen. Hallo Deutschland, vom Süden bis in den Norden. Hallo du, wo immer du auch bist. Hallo, das bin ich. Der Moment, wenn du aufwachst, bevor du die Augen aufmachst. Wenn du einen Fuß schon im Tag, einen noch im Traum hast und dir ausmaß, was der neue Morgen bringt. Wo geht's hin, Kind der Sonne oder Sorgenkind? Hallo Welt, unser Weg ist nicht vorbestimmt. Und auch wenn das jetzt nicht katholisch klingt, glaub ich nicht weniger an das ewige Leben, doch eher im Sinn, in dem wir Kindern uns von jenem mitgeben. Oder hier in diese Welt schon nach dem ewigen Streben. Und deshalb mach ich Musik, auf dass ich Seelen bewege. Hallo Welt. Und ich begrüße den neuen Tag, da wo gestern noch morgen heute war. Also mit heute der neue Morgen kam. Ich will nicht länger hadern, will mein neues Leben atmen. Denn wenn ich was gelernt hab, dann das wer erwartet war. Hallo Welt. Und jetzt ist meine Zeit gekommen, sowas wie das zweite Kommen. Ich bin so weit gekommen, das Erbe von der Frau auf meinen Schultern. Alles kommt zurück, heißt es, man muss nur Geduld haben. Und es fühlt sich an wie mein letzter Schultag. 15 Jahre hinter mir und jetzt wollte ich den Bruch. Hallo Welt. Lass mich treiben, lass mein Unbewusstes das hier schreiben. Versuch zu träumen und dabei wach zu bleiben. Setz den Schritt ins Nichts, denn hier ist alles Neuland. Hallo Welt, hallo Deutschland. Libre 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus hat zu einem Wettbewerb aufgerufen. Der Wettbewerb heißt Talking About Revolution. Da heißt es, Sie haben die Wahl, die wichtigsten Revolutionslieder. Wir werden die nächsten Wochen in jeder Niemandsland-Sendung ein paar wichtige Revolutionslieder vorstellen und unsere Hörerinnen und Hörer können dann natürlich auch mitwählen. Songs, die von Klassenkampf und Revolution erzählen, haben den Menschen aller Epochen Mut und Kraft gegeben auf ihrem langen Weg in die befreite Gesellschaft. Es sind Lieder, in deren Melodie man das Herz singen hört, wie der sozialistische Schriftsteller Henri Barbusse sagte. Die Redaktion der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus will diesen Songs ein Denkmal setzen. Sie hat eine Vorauswahl getroffen, entscheiden sollen aber die Leser der Zeitschrift. Wählen Sie Ihre Top 10 der Songs Talking About a Revolution. Das Ergebnis dieser besonderen Leserumfrage veröffentlicht die Zeitschrift Melodie und Rhythmus in ihrem Heft 3 2014 der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus, die neu aufgelegt und deshalb noch einige andere Überraschungen bereithält, wie die Redakteure versprechen. Das Heft mit dem Schwerpunkt Class War ist am 25. bzw. ab dem 25. April 2014 im Zeitschriftenhandel und auch im Abonnement erhältlich. So, jetzt gibt es eine lange Vorschlagliste, aus der kann man bis zu 10 Titeln auswählen. Das sind 50 Songs, die die vorschlagen. Ich lese sie jetzt nicht alle runter, das ist eine ganze Menge, aber vielleicht ein paar. Und ein paar können wir ja auch spielen und viele haben wir ja hier schon im Niemandsland auch gespielt. Da ist zuerst einmal Billy Bragg, There is Power in the Union. Für mich einer der schönsten Songs zum Thema. Union finde ich auch ein sehr schönes Wort auf Englisch. Das klingt irgendwie toller als das Wort Gewerkschaft. Union heißt Einheit auch und ist auch der Name für Gewerkschaft auf Englisch. Die Einheit. Ein sehr schönes Wort eigentlich. Das Lied ist klasse. Wir haben es ein paar Mal gespielt, vielleicht bringen wir es heute noch. Dann auf Platz 2, Tracy Chapman. Beziehungsweise auf Nominierungsliste 2. Was ich hier verlese, ist keine Rangliste, sondern eine Nominierungsliste. Tracy Chapman, Talking About Revolution. Pete Seeger mit If I Had a Hammer. Vor zwei Wochen gespielt, als Pete Seeger gestorben war. Dann die Version Bella Ciao von der Banda Bassotti. Carlos Puebla de Cubana, Version von Victor Jara, Hasta Siempre Comandante Che Guevara. Dann Bertolt Brecht, Hans Eisler, Solidaritätslied. Hannes Wader, Trotz alledem. Konstantin Becker natürlich, Empört euch. Dota und die Stadtpiraten, also auch ganz junge Leute, die junge Generation ist da auch auf dieser Liste. Sergio Ortega, El Pueblo Unido, José Zeca Afonso, Achtung, nicht Alfonso, Afonso, Grandola Villa Morena, dann MC5, Kick Out the Jams, Rage Against the Machine, Freedom, Bob Dylan natürlich dabei mit Maggie's Farm, Tonsteine Scherben auf der Liste, Macht kaputt, was euch kaputt macht. Franz Josef Degenhardt, Rudi Schulte, die Rolling Stones mit ihrem Song Street Fighting Man. Nochmal Rage Against the Machine mit dem Lied Wake Up. Woody Guthrie noch einmal, This Land is Your Land. Sergio Ortega, Victor Jara, Venceremos. Dann Dean Reed, We Are Revolutioners. Darf ich mir ein Lied wünschen von denen? Ja. Spielst du das dann? Ja, ja. Sag. Ich würde gern mal wieder Grandola hören. Grandola. Gut. Wir haben noch ein paar Minuten. Wir sind ja jetzt im 40. Jahr nach der Nelkenrevolution, 2014. Ne? Gut. In zwei Monaten, nächsten Monat schon, müssen wir das ja dann sowieso spielen, ne? Am 25. April. Bis dahin können wir es noch auswendig lernen vielleicht und dann mitsingen. Gut, wir spielen jetzt bis zum Nachrichten- und Katastrophenblock Grandola. Doch vorher noch ein paar Namen, schnell noch runtergelesen. Da haben wir noch die Sex Pistols, Anarchy in the UK zum Beispiel ist auf der Liste, The Exploited mit Class War, dann ein US-amerikanischer Protestsong in der Version von John Baez, We Shall Overcome natürlich, Bob Marley, Get Up Stand Up, Renft-Kombo zwischen Liebe und Zorn, Public Enemy, Fight the Power, dann Jahrgang 49, Lieder sind Brüder der Revolution, nochmal Franz Josef Degenhardt, kommt an den Tisch unter Pflaumenbäumen, Bob Dylan nochmal dabei, The Times They Are Changing natürlich, The Clash, White Riot, John Lennon, Working Class Hero, Brecht Eisler, Version von Tonsteine Scherben, Einheitslied, und vielleicht noch die Ärzte mit Revolution, dann nochmal Degenhardt, Ballade von Jos Fritz, Lena Störfaktor, Kein Frieden mit der Mitte und Brecht Eisler, Version von Dritte Wahl, Revolution der Kommunaden. Gut, Werner, du hast es dir gewünscht, Grandola, ich hoffe die Aufnahme, die ich hier habe, klingt gut. 25. April von Herrn Afonso, 74, 25. April. Grandola Villa Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grandola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grandola Vila Morena. Em cada rosto Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. In 100 Sekunden. Regierungschef der Krim bittet Moskau um Hilfe. Russlands Präsident Putin solle ihn dabei unterstützen, Frieden und Ruhe auf der autonomen Halbinsel zu sichern, sagte Aksionov in Simferopol. Er war am Donnerstag vom Parlament der Krim ernannt worden. Ukrainischen Angaben zufolge hat Russland bereits bis zu 2000 Soldaten auf die Krim verlegt. USA warnen Russland vor Militäreinsatz auf der Krim. Eine Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine würde einen Preis haben, sagte US-Präsident Obama in Washington. Amerikanischen Regierungskreisen zufolge erwägt Obama, den für Juni geplanten G8-Gipfel in Sotschi platzen zu lassen. Portugal hat Sparauflagen weitgehend erfüllt. Das ist das Ergebnis der Troika-Experten aus Europäischer Zentralbank, EU-Kommission und Internationalem Währungsfonds. Eine Woche lang prüften sie die Wirtschaftslage des Landes. Jetzt kann die nächste Kredittranche in Höhe von 2,5 Milliarden Euro ausgezahlt werden. Hamburger Islamist Mohammad Haidar Samar frei. Nach mehr als 12 Jahren Haft soll der Deutsch-Syrer aus dem Gefängnis in Aleppo freigekommen sein. Nach Informationen des NDR und der Süddeutschen Zeitung hält er sich weiter in Syrien auf. Samar war enger Vertrauter der Hamburger Gruppe um die Attentäter des 11. September 2001. 3 Tote nach Hubschrauberabsturz. In der Nacht konnten Taucher 2 vermisste Insassen vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns nur noch tot bergen. Bereits gestern wurden 2 Besatzungsmitglieder aus dem Wasser gerettet, einer verstarb an Land. Der andere wurde mit starken Unterkühlungen ins Krankenhaus gebracht. Der Hubschrauber der DRF-Luftrettung befand sich auf einem Übungsflug. Das Wetter: in der Westhälfte und an den Alpen Wolken und Regen, im Bergland auch Schnee. Im Osten trocken und freundlich, 5 bis 12 Grad. Das waren die aktuellen Kurznachrichten in 100 Sekunden von den Kollegen der Tagesschau. Vielen Dank. Stuttgart. Ein Bericht des Stuttgarter Innenministeriums belastet Stefan Mappus. Als Ministerpräsident soll er der Polizei einen harten Kurs gegen Stuttgart 21 Demonstranten vorgegeben haben. Auch beim Abriss des Nordflügels prächte er gegen den Willen der Polizei vor. Baden-Württembergs früherer Ministerpräsident Mappus hat also nach Darstellung leitender Polizisten beim harten Kurs gegen Stuttgart die Marschroute vorgegeben. Das war 2010. Die hatten gegen den umstrittenen Bahnhof Stuttgart 21 protestiert. Das geht aus Informationen der Nachrichtenagentur dpa hervor. Demnach hat den Beamten zufolge die oberste politische Ebene rigide Vorgaben gemacht. Damit würde es erstmals klare Hinweise aus der Polizeiführung geben, dass der CDU-Politiker Mappus den umstrittenen Einsatz am 30. September 2010 beeinflusst hat. Sogar die Vorgabe zum Einsatz von Wasserwerfern soll aus der Politik gekommen sein. Erinnern wir uns dran, es gab viele Verletzte, es wurden harmlose, unschuldige Schüler, Kinder wurden da zusammengeschlagen und mit giftigem Tränengas und Wasser beschossen. Alte Leute wurden schwer verletzt durch die Polizeiprügel und den Polizeiterror. Das Innenministerium hat den Bericht dem Untersuchungsausschuss zum Stuttgart 21 Einsatz übergeben. Es ist bereits der 2. Ausschuss, der klären soll, ob Mappus eine Mitschuld an der Eskalation trägt. Vergessen wir ihn auch nicht, Mappus ist auch wegen Korruption unter anderem angeklagt. So ein Gesindel hat also Stuttgart regiert. Mappus hat immer bestritten, dass er Einfluss auf den Polizeieinsatz an diesem Tag hatte. Der damalige Polizeipräsident Siegfried Stumpf stützte diese Version mit seinen Aussagen, wonach er die alleinige Verantwortung getragen habe. Der Polizeieinsatz zur Räumung des Schlossgartens für die Baustelle des geplanten Tiefbahnhofs war aus dem Ruder gelaufen und wurde als Schwarzer Donnerstag bekannt. 130 Demonstranten und 34 Polizisten wurden damals nach Angaben des Innenministeriums verletzt. Diese 34 Polizisten ist natürlich oft ein Witz, die melden einfach irgendwas als verletzt, was dann vielleicht ein kleiner Kratzer am Finger ist und das gilt dann als Statistik und beeindruckt diejenigen, die keine Ahnung haben, wie so ein Polizeieinsatz abläuft, sind dann beeindruckt, wenn sie hören, oh, auch Polizisten wurden verletzt, als hätten die da wirklich was abbekommen, was ich nicht ausschließe, aber in diesem Falle ist das ein Witz. Nun ja, jedenfalls, dieser Mappus steht nun unter Druck, er ist schuld, er wird auch hier zitiert, was er da so gesagt hat, nach dem Motto, haut ihnen ordentlich was aufs Maul, den Demonstranten. Man kann sich natürlich freuen, dass sowas rauskommt und dass solche Typen dann wirklich auch dastehen und sich verantworten müssen. Vielleicht spät, vielleicht zu spät, um den Leuten, die da geschädigt wurden, den Kindern und den alten Menschen und den Rentnern, die ihr Recht genommen haben, zu demonstrieren in einem demokratischen Staat, die wurden von Schlägern zusammengeschlagen, geprügelt. Für die ist natürlich zu spät, die Verletzungen sind da, aber es herrscht Genugtuung, wenn dann die Verantwortlichen doch noch sich vor den Kadi stellen müssen. Das zweite Thema, das die deutsche Öffentlichkeit aufwühlt, ist der sogenannte Fall Edati. Auch BKA-Spitzenbeamter stand auf Kinderporno-Kundenliste. Da kommt also einiges an Dreck zum Vorschein, wenn man da mal an der Oberfläche kratzt. Die Staatsanwaltschaft Mainz hat gegen einen hochrangigen Bundeskriminalamt-Mitarbeiter wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material ermittelt. Sein Name fand sich auf derselben Liste wie der von SPD-Politiker Edati. Dessen Name war dem BKA nicht aufgefallen. Grüne, Linke und CSU kritisierten Amtschef Zierke scharf. Ist also einiges los in Deutschland. Dann Attacke von CSU-Chef Seehofer. Gabriel weist Vorwürfe der Geschwätzigkeit zurück. Seehofer bezichtigt im Spiegel Vizekanzler Gabriel in der Edati-Affäre der Geschwätzigkeit. Das will der SPD-Chef nicht auf sich sitzen lassen. Minister Gabriel sieht für die Äußerungen von Herrn Seehofer keinen Anlass und so weiter. Die haben sich also im Moment ganz schön in der Wolle, wer da wen beschuldigt, etwas getan zu haben. Auch noch interessant, Wulff wird wieder als Anwalt arbeiten, der Ex-Bundespräsident. Erinnern wir uns, der war angeklagt, erst der Korruption, dazu hat es nicht gereicht, dann ging es um Vorteilsnahme im Amt und nun ist Christian Wulff wieder frei. Christian Wulff drängt nach Spiegelinformationen zurück ins Berufsleben. Nach seinem Freispruch will der Ex-Bundespräsident schon bald als Anwalt arbeiten, und zwar in nobelster Hamburger Lage. Wer erinnert sich nicht an den gut aussehenden Christian Wulff, eine Art Glamour-Präsident? Und Wulff hat natürlich einen Fehler begangen, da sind sich viele Leute einig, mit denen ich die letzten Tage gesprochen habe. Wulff hat gesagt, der Islamismus bzw. der Islam gehört zur deutschen Kultur und das haben ihm bestimmte Kreise nicht verziehen. Dann hat man wahrscheinlich so lange gesucht, bis man etwas gefunden hat. Welcher Politiker lässt sich nicht mal irgendwie zum Käffchen oder auf eine Yacht einladen? Wulff hat eine Vorteilnahme, noch nicht mal auf seinen Namen, für sich in Anspruch genommen, von einem günstigen Zins als Kredit. Und daraus hat man ihm einen Strick gedreht. Die ganze Sache war so lächerlich, wenn man ansieht, was andere Leute klauen und sich in die Taschen stecken, dass man sich gewundert hat, warum machen die das? Warum behandeln die einen der ihren so? Da muss es andere Gründe geben. Er hatte viele Feinde. Ja, also der war ja, bevor Bundespräsident wurde, Landesfürst in Niedersachsen. Aus der Zeit kommen diese Geschichten. Die eine Sache war das mit dem Kredit, mit diesem etwas zwielichtigen Kredit, den ein Unternehmer eingeräumt hat. Und die andere war, da ging es um 750 Euro, wo ein anderer Unternehmer ihn eingeladen hat, weiß nicht mehr zu was. Aber interessant fand ich die Begründung für den Freispruch vom Richter. Das sei deshalb nicht Korruption, Korruptionsvorwurf ließe sich nicht aufrechterhalten. Warum? Weil die sehr eng befreundet waren. Also das Wulff-Ehepaar und die anderen, die sind schon ewig lang befreundet gewesen. Und die können sich mal einen ausgeben. Ja, einmal der eine, dann der andere eingeladen und so. Das ist vielleicht auch ein Hinweis, wie unsere Korrupten hier in Zukunft mit der Sache umzugehen haben. Sich einfach mehr befreunden mit dem Bestochenen. Ja. Gut, die Frage ist wirklich, wo beginnt Bestechung, wo hört Freundschaft auf und so weiter und so weiter. Im Fall Wolf hat man sich wirklich gewundert, oder ich zumindest, mit wie wenig man den wirklich ja an den Pranger gezerrt hat und ihn da wirklich fertig gemacht hat, seine Frau natürlich auch. Ich will nicht sagen, diese Leute sind mir irgendwie politisch oder sonst wie sympathisch, nur mich hat's gewundert und ich habe gedacht, warum tut man denen das an, was man anderen nicht tut, andere sind Mörder und Verbrecher. Denken wir einfach an die vielen Verantwortlichen in der NSA-Affäre. Da gibt es noch viel auszumisten in diesem Augias-Stall, deutscher Geheimdienst und Verfassungsschutz. Und da ist man doch sehr vorsichtig mit den Herrschaften, während man diesen Wolf als obersten Repräsentanten des Staates praktisch fertig gemacht. Man hat ihn wie eine Sau durchs Dorf getrieben. Zu dem, was er da gesagt hat, dass die Muslims auch zur deutschen Kultur gehören, das hört sich ja wirklich sehr sympathisch an. Ne? Da gibt's jetzt noch einen anderen, auch einen Deutschen, allerdings nicht Bundespräsident, sondern aber immerhin Kardinal. Der hat sich mal an die Leute gewandt, die ihn unterstützen, nämlich der Opus Dei. Irgend so eine Versammlung da mit dem Opus Dei, also das sind die, die so viel Kinder wie möglich in die Welt setzen sollen, die Familien und eben so andere Unterstützergruppen wie Omnia Christo oder die Legionäre Christi oder Regnum Christi oder Neo-Katechumenaler Weg, Laienspiritaner und so. Und dann sagt er zu denen, eine Familie von euch ersetzt mir drei muslimische Familien. Also das war der Kardinal Meissner und das ist keine sehr gute Nachricht, weil er lebt noch, aber immer eine gute Nachricht, er tritt jetzt endlich ab. Ja. Also ein enger Freund von Wojtyla und von Ratzinger und so, der also gegen alles und jedes war, gegen Homosexuelle und natürlich gegen das Recht auf Abtreibung, gegen die Muslime und so weiter, immer gute Beziehungen hatte zu Karl Theodor Freiherr zu Guttenberg, ne, der damalige Verteidigungsminister. Ne. Der mit der gefälschten Doktorarbeit und dem Öl im Haar. Der, und der Kardinal Meissner, der meinte dann also die kirchliche Militärseelsorge bei den Auslandseinsätzen, da wird Großartiges geleistet. Ja. Einem gottlosen Soldaten kann man guten Gewissens die Verantwortung über Leben und Tod anderer übertragen, weil sie bei ihm gleichsam von der Heiligkeit Gottes abgesegnet wurde. In betenden Händen ist die Waffe vor Missbrauch sicher. So ein Kardinal war das. Ne? Oder dann alter Adenauer-Verteidiger natürlich, ne? So, und da gab es eine Feier zum 125. Geburtstag von Adenauer. Und dann sagt unser Kardinal hier, ein Volk kann sich glücklich preisen, das von einem Kanzler regiert wird, über dessen Bett, wie in Adenauers Schlafzimmer, das Jesuskreuz hängt. Moment. Also den haben wir jetzt verloren, insofern, dass er abtritt als Kardinal. Homosexualität ist im Kern verderblich. Die Menschheit richtet sich damit selbst zugrunde. Und dann noch im Mittelalter, das war irgendwie, er war irgendwie ein großer Fan vom Mittelalter immer, sagt er, im Mittelalter hatten wir viel Religion und keine Drogen. Heute haben wir keine Religion und viele Drogen. Das ist doch eine fantastische Analyse. Ne? Ja, Moment, da habe ich auch noch einen kleinen Kommentar dazu. Moment. Und? Also, unser Kommentar. Ja. Und natürlich Sex und all sowas, ne? Also höchstens zwischen Mann und Frau. Aber natürlich musste dann die Fortpflanzung Kinder dabei zeugen, sein, sonst bringt's genau, nichts. Ja. Und auch natürlich kirchlich verheiratet sein, sonst geht's natürlich auch nicht. Er hat also tatsächlich da die Merkel, weil die ja früher in wilder Ehe gelebt hat, hat er sie aufgefordert, diese wilde Ehe zu beenden, ja, zugunsten des heiligen Sakraments der Ehe. Und wie man sieht, hat sie ihm dann auch Folge geleistet. Ja, Sünden-Angie hat er sie wohl in Kirchenkreisen genannt. Sünden-Angie hat dann abgeschworen und ist den rechten Weg gegangen. Letzter Besuch auf dem Falklands. Themenwechsel, Thema Auschwitz. Deutschlands Justiz will eine beschämende Statistik aufpolieren. Es geht um die Konzentrationslager, um das Konzentrationslager Auschwitz und die Nebenlager, in dem die SS rund 1 Million Menschen, überwiegend Juden, umbrachte. Experten schätzen, dass etwa 6.500 in Auschwitz eingesetzte SS-Leute den Krieg überlebten. Deutsche Gerichte verurteilten 41 von ihnen, das sind gerade mal 0,6%. Der letzte Prozess endete 1993. Vergangene Woche durchsuchten nun Ermittler bundesweit die Wohnungen von mindestens 15 ehemaligen SS-Angehörigen im Alter zwischen 88 und 94 Jahren. 3 wurden verhaftet und in ein Justizvollzugskrankenhaus eingeliefert. Die jüngeren Greise müssen sich gegebenenfalls vor einem Jugendkammergericht verantworten, weil sie seinerzeit noch nicht 21 Jahre alt waren. Das ist natürlich auch ein bisschen grotesk, dass man da vielleicht einen 87-Jährigen vor die Jugendkammer in einem Gericht zitiert und er muss sich da praktisch als Jugendlicher rechtfertigen. Die Beweislage ist zudem sehr schwierig, sagt der Spiegel. Es ist teilweise unbekannt, wo die SS-Leute einst in Auschwitz tätig waren und was sie da gemacht haben. Zwar markierte das Urteil des Landgerichts München gegen den ehemaligen KZ-Wächter John Demjanjuk einen Wandel in der Rechtsprechung. Dem Landgericht genügte es 2001, dass Demjanjuk in einem Vernichtungslager aktiv war. Das Landesgericht verzichtete auf den Nachweis einer konkreten Tatbeteiligung. Doch das KZ Auschwitz umfasste rund 40 Lager und Außenlager. Die industrielle Tötung erfolgte überwiegend in Auschwitz-Birkenau. Die Ermittler können also nicht, aber müssen nun beweisen, dass die Beschuldigten dort eingesetzt waren, um die Argumentation aus dem Demjanjuk-Prozess übertragen zu können. Das heißt in den Vernichtungslager. Wenn sie das nicht beweisen können, dann ist natürlich mal wieder alles für die Katz und die Greise werden ruhig und ohne verurteilt worden zu sein im Bett oder sonst wo sterben. Wir sind da inzwischen vergangen, ne? Also 70. Ne? Ja, und je mehr Zeit vergeht, umso schwieriger ist natürlich denen noch was nachzuweisen. Ja. Das ist so wie bei den Korruptionsfällen. Ja? Da wird es rausgeschoben, rausgezögert wegen Verfahrensmängeln muss man nochmal von vorne anfangen. Jetzt dieser Miet hier, ne, der hat sich jetzt opportunerweise, wo es jetzt losgehen sollte, das Schlüsselbein, glaube ich. Nee, Femur. Femur ist. Ah, genau, Femur, Oberschenkel, sowas. Und der ist angeblich auf dem Teppich ausgerutscht in seiner Villa in Ametia de Mar. Und muss jetzt operiert werden und danach kann er natürlich auch nicht sofort vernommen werden. Da hat der Richter jetzt einen neuen Termin angesetzt für in 2 Wochen. Sein Rechtsanwalt meint natürlich, das ist natürlich sehr knapp, das ist überhaupt nicht sicher, dass er dann aussagen kann. Wenn die das jetzt schaffen, dass er jetzt nicht aussagt, ne, dann muss alles neu von vorne anfangen. So kommen die dann immer wieder raus. Was mich in diesem Falle besonders wundert, ist, dass der überhaupt noch in seiner Villa sitzt. Der muss doch 39 Millionen rausrücken. Warum hat man ihm die Villa nicht beschlagnahmt und hat ihn in Untersuchungshaft genommen und zahlt seiner Frau vielleicht ein kleines Taschengeld, damit sie sich was zu essen kaufen kann, wie das eigentlich normal wäre? Der Bursche hat ja nun wirklich dermaßen übertrieben mit dem Clown, das geht ja auf keine Kuhhaut. Und das hat mich gewundert, als ich gelesen habe, er ist auf dem Teppich seiner Villa ausgerutscht. Da habe ich gedacht, der hat die noch, der lebt da noch, das ist ja unglaublich. Was macht denn die Justiz hier in Katalonien? Also wegnehmen kann man ihm die Villa natürlich erst dann, wenn er rechtskräftig verurteilt ist, aber gerade das... Moment, wegen Verdunklungsgefahr kann man die schon mal und zur Schadensbegrenzung beschlagnahmen, das ist kein Problem. Da gibt es Mittel im Straf... Aber er darf weiter da wohnen. Aber im Strafgesetzbuch, man könnte ihm da vielleicht ein Wohnrecht einräumen in einem Nebenzimmer. Oder in der Garage oder im Zelt im Garten. Jedenfalls, diese Typen schwimmen oben, da kann man nichts machen. Ja. EU pro Privatisierung, das ist auch ein großes Problem. Es wird ja alles privatisiert. Der Montjuic ist übrigens auch privatisiert jetzt. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Polizei wird privatisiert und private Schutzbullen, so diese Sheriffs, die privaten Unternehmen gehören, die sollen nun Polizeifunktion bekommen. So heißt es im neuen Bürgersicherheitsgesetz hier in Spanien. Was da alles auf uns zukommt, ist unglaublich. Es geht direkt in eine privatfaschistoide Diktatur rein. Viertes Eisenbahnpaket im Parlament in Straßburg. Mehrheit gegen Entflechtung integrierter Unternehmen, aber für vollständige Liberalisierung im Schienenverkehr. Das sagt die Junge Welt auf ihrer Homepage. Das Tauziehen um eine vollständige europaweite Privatisierung und Liberalisierung des Eisenbahnwesens sowie die Einschränkung des Streikrechts der Eisenbahner geht weiter. Am Mittwoch schwächte eine Mehrheit im Europaparlament in Einzelabstimmungen Teile des von der EU-Kommission vorgelegten vierten Eisenbahnpakets ab. Die Abgeordneten durchkreuzen damit die Absicht von EU-Verkehrskommissar, ein gewisser Herr Slim Kallas, noch vor den Wahlen zum Europaparlament Ende Mai eine Weichenstellung für die vollständige Aufspaltung der bisherigen Staatsbahnen nach britischem Vorbild vorzunehmen. Was dann blüht, ist natürlich bekannt. Nach britischem Vorbild heißt, Gelder gehen in private Taschen, die vorher öffentlich waren. Es wird gespart an Personal, an Reparaturen und am Sicherheitsapparat beim Schienenverkehr. Das führt zu mehr Unfällen, zu Verspätungen und zu Verteuerungen. Wir sagen, pfui, wir sind dagegen. Wir sollten mal gucken, ob wir vielleicht nicht doch wählen zum Europaparlament. Ich weiß nicht. Das ist ja jetzt demnächst im Mai. Wirst du da wählen gehen? Ich? Ja. Puh, weiß ich nicht. Vielleicht ausnahmsweise gehe ich doch mal wieder wählen. So einmal in 20 Jahren tut's ja nicht weh, ne? Ja, ist nicht einfach. Ich meine, wir sagen immer, wählen, so ein Blödsinn bringt nichts. Aber nachher haben wir alle lange Gesichter und raufen uns die Haare, wenn wir sehen, was dann dabei rauskommt. Aber zum Beispiel, was mich vielleicht dazu bringen könnte, zu wählen, ist einfach dieses Erstarken der Nazis und der Faschisten überall jetzt in Europa. Jetzt, wie wir vorher gesagt haben, nicht nur in der Ukraine natürlich. Also nur noch ein Satz zur Ukraine. Ich denke mal, ne, dass am Ende eben doch die pro-europäische Seite gewinnt, ne, in Anführungszeichen. Also sogar diese Rechtsradikalen, die da jetzt immer stärker werden in der Ukraine, die verbal sagen sie natürlich, sie wollen auch zur Europäischen Union. Ne? Aber das ist ein rein taktisches Manöver, ne, um eben diese Unterstützung nicht zu verlieren, weil jeder einzelne von ihren Programmpunkten ist genau konträr eigentlich dem, was man den Geist der Europäischen Union nennen könnte. Ne? Also Ukraine sowieso, dann aber überall, Ungarn, Griechenland, ne? Überall werden die stärker. Ne? Hier jetzt, letzte Woche gerade in Madrid, hat wieder eine Gruppe von Rechtsradikalen ein Büro angegriffen von SOS Rassismus. Und vielleicht, um da ein kleines Zeichen zu setzen, gehe ich dann vielleicht auch hin und wähle dann. Mal sehen, was angeboten wird. Was mich am meisten beunruhigt, das muss ich zugeben, ich bin ja relativ frankophil, ist die Situation... Franco-Fan. Frankophil. Du bist Franco-Fan, das wusste ich gar nicht. Ich bin ein Franzosenfreund. Der Front National in Frankreich, der macht mir große Sorgen. Hier kommt gerade ein Foto ins Internet von einer wirklich verdammt hübschen Le Pen. Und hier ist die Frage, droht Frankreich ein Rechtsrutsch? In aktuellen Umfragen, Achtung, geben 34% der Franzosen an, dass sie die Ziele des rechtsradikalen Front National für richtig halten. Das ist unglaublich. Und wir haben ja auch in der letzten Niemandsland-Sendung kurz gesagt, der Front National, oder wir sagen ja auch die Front National, hat sein Image aufpoliert, hat sich von Antisemiten getrennt. Und die Le Pen'sche ist natürlich ein verdammt verführerisches Wesen, um da die Leute ja, anzuziehen. Dieses Bild, das du gerade auf dem Bildschirm hast, das soll die Le Pen sein? Ja, das ist die Marion Maréchal Le Pen. Ja, aber dann ist das Bild 20 Jahre alt. Heute sieht die viel hässlicher aus als da auf diesem Bild. Sprechen wir von der gleichen Person? Wir sprechen von der Tochter, nicht vom Vater. Ah, vale. Hast du gedacht, das wäre der Jean-Marie Le Pen? Der ist doch ein Mann. Nein. Entschuldige. Schon seine Tochter. Das ist die. Ja, das ist die. Ja. Und die sieht verdammt gut aus, das muss man leider sagen. So hässlich aus, wie sie ist. Sag mal, innen hässlich, außen hui, innen pfui. Außen hui und innen pfui. Gut, beenden wir hiermit den Katastrophenblock im heutigen Niemandsland. Niemandsland. Meine Damen und Herren, wie immer weltweit zu hören, von Barcelona über Paris, Vladivostok, Tokio, Samarkand, Göttingen, Chicago, Peking und Moskau. Niemandsland, wir machen ein anderes Radio, wir bringen andere Musik, wir mischen die Sprachen. Niemandsland, 91,4 FM in Barcelona. Denk, nur besser werden sie nicht. Es ist so, als würde man Quecksilber schaufeln, bis man merkt, dass darunter nichts ist. Ich hab im Krieg die Seiten gewechselt und kein Mensch hat mich vermisst. Ich sag nur, wie es ist. Jetzt kriechen die Katzen noch nass aus dem Sarg und ringsrum steht alles in Flammen. Nichts als Ruinen und Splitter und Scherben und nichts passt mehr sinnvoll zusammen. Ich hab im Krieg die Seiten gewechselt und kam doch nirgendwo an. Wenn dies hier ein Ausdruck von Traurigkeit sein soll, dann will ich nicht wissen, was noch. Was wird erst geschehen, wenn die Kugel ihr Ziel trifft und alles geht weiter? Ich hab im Krieg die Seiten gewechselt und nichts wurde dadurch gewonnen. Wahrscheinlich kommt gleich einer rein und führt vor, wie er selbst seinen eigenen Arsch küsst. Ich hab im Krieg die Seiten gewechselt, nur um zu sehen, wie das ist. Und du willst mir erzählen, wie scharf dein Verstand ist und wie wild deine Leidenschaft brennt. Dass dein Geheimnis so tief wie das Meer ist, so tief, dass es sonst niemand kennt. Ich hab im Krieg die Seiten gewechselt und jetzt weiß ich, die Zeit war verschenkt. Ich hab im Krieg die Seiten gewechselt und jetzt weiß ich, die Zeit war verschenkt. Du musst schöner werden. Denk an deine Karriere. Werde zur perfekten Mutter. So heißt es überall. Tag für Tag. Mal leise, mal unerträglich laut. Zum Verzweifeln für alle, die es versuchen. Zum Kotzen für alle anderen. Doch das Patriarchat beherrscht die Erwartungen, die Bilder, die Strukturen. Sie wollen darüber bestimmen, wer wir sein sollen, was uns zusteht und was nicht. Die Kontrolle über Körper, die Kontrolle über Lebenswege, niedrigere Löhne, schlechtere Arbeitsbedingungen und Diskriminierung sind alltäglich, immer noch. Frauen stehen zumeist unter höherem Druck, haben weniger Mittel. Und das hat System. Abgewertet zu werden aufgrund von Geschlecht, Aussehen oder irgendetwas anderem ist die Wurzel von Ungleichheit, Unterdrückung und Gewalt gegen Frauen. Dies werden wir bekämpfen, mit aller Härte, mit allem Geist und aller Kraft. Nichts von alledem kann hingenommen werden. Nichts von alledem wird sicher vor uns sein. Seit Jahrzehnten kämpfen unzählige Frauen gegen unzählige Missstände. Vieles wurde erreicht, vieles bleibt noch zu tun. Wir stehen in einer Reihe mit jenen Bewegungen und wir werden eine neue feministische Offensive sein. Wir werden Differenzen und Unterschiede haben und werden dennoch gemeinsam kämpfen. Unsere Bewegung ist unverzichtbar. Unser Tag ist der 8. März. Als wenn du viel bewegst. Meine Blicke wandern vom Backe zu Backe. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich beide nehmen. Mein Quadrizeps dehnen und dann richtig abgehen. Gib mir Vibration, ich will dein Zittern sehen. Ey, stopp. Wofür wirst du bezahlt? DJ, dreh die Platte rückwärts, spiel den Chip nochmal. Wollen gehen, warum kannst du nicht mal ein Hammer-Tune auflegen? Fang doch mal an, Mann, oder lass mich mal ran, Mann. Ich zeig dir den nächsten Gang, du wirst schon sehen, wie die Leute plötzlich abgehen. Mädel und Macker und Macker und Mädel. 4, 3, 2, 1, go! Nein, Macker, nein, Macker, nein, Macker, nein, Macker, nein, Macker. Dreht sich gar nicht, was für eine Hammerparty. Die Konservation bestehen aus und ich frag mich, warum die Lille Leute gehen. Um 6 Uhr früh sind doch die Püppe Bräute schön. Mein Drink ist leer, zack, hab an die Bar. Alle geht heute am um mich, doch es ist keiner mehr da. Und zu guter Letzt kommt vor dem Club der DJ vor ihr fahren. Ich ruf in seinen Wagen, Alter, bring den du noch mal. Colega desde CAI, para todos los oyentes de Animaland, una voz libre en un mundo injusto, me la aspiro, jefe, les. Barbie Popstar. Was gibt's zu Barbie zu sagen? Ist das dein Beitrag zum 8. März nächste Woche. Zum Kultur, ans Kulturbeitrag. Wie einige Leute das verstehen. Also in den USA gibt es jetzt eine Frau, Barbie kennen wir alle. Ne? Diese Frau, diese Puppe mit dieser winzigen Taille und den langen Beinen, wasserstoffblonde Haare und so weiter. Klimperwimpern. Und da gibt es jetzt eine Frau in den USA, die heißt Blondie Bennett. Und ihr Lebensziel ist, Barbie zu werden, also eine lebendige Barbie. Und sie hat es also ziemlich geschafft schon, ja, und versucht zu sprechen, wie sie, den gleichen Augenaufschlag und alles, ne. Und dann wird sie gefragt, warum sie das macht. Dann sage ich, ich mag es nicht, ein Mensch zu sein. Ich wäre gerne komplett aus Plastik, hat inzwischen schon 5 Brustoperationen hinter sich, also Busen echt wie 2 Luftballons, große aufgespritzte Lippen, Botox immer kontinuierlich, wird sie mit Botox gespritzt und Bräunungsduschen jeden Tag. Ne? Ich will, dass die Menschen mich als Plastiksexpuppe sehen. Ne? Das ist doch das Schönste, was man sich vorstellen kann. Alles, was du tust, ist shoppen gehen, sich schön machen, sich wegen nichts Sorgen zu machen. Aber eine Sache hat ihr noch gefehlt. In letzter Zeit nimmt sie an Hypnose-Sitzungen teil. Warum? Sie will ihren Intelligenzquotienten jetzt dem von Barbie anpassen. Und also so weit runter wie möglich soll der gehen, dieser IQ. Und sie sagt jetzt, also es scheint zu funktionieren, ne? Und sie sagt jetzt, ich habe jetzt vor kurzem 3 Stunden lang nach dem Haus meiner Mutter gesucht, dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Und jetzt hat sie, glaube ich, schon 20 Hypnosesitzungen hinter sich und sagt, dass sie sich immer öfter schwindelig und zerstreut fühlt. Ne? Haben wir es nicht schön hier im Westen? Können uns solche Sachen leisten? Ja, Barbie. Es gibt auf der einen Seite Barbie, diese echte Barbie, und auf der anderen Seite gibt's Typen wie Cristiano Ronaldo und Berlusconi. 2 Extreme. Jedenfalls. Ist Tori nicht einfach toll, Vanessa? Victoria, was machst du denn hier draußen? Tante Amelia, darf ich runtergehen, um mir das Konzert aus der Nähe anzusehen? Bitte. Das kommt nicht in Frage. Wir haben Gäste. Los, komm. Und kümmere dich um deine Frisur, hörst du? Königlicher Empfang Nummer 9. Ich werde wach und schon gibt es Streit, die Gräfin verdammt, was du noch... Niemandsland 91.4. Bald ist es Mittag, High Noon, hier im Zentrum von Barcelona. Wir bringen noch ein bisschen Musik. Keine Barbie-Musik, das war gerade, sondern Musik von Bobo. Bobo ist eine deutsche Sängerin, die hat Lieder von Liebe und Tod gesungen, Volkslieder in einem sehr ungewöhnlichen Gewand. Länder am Spiele ging durch das Frühlingslaub. לכל המאזינים של התוכנית הנפלאה נימנס לנט בברכת שלום מירושלים. Wer hat die Sprache erkannt? Liebe Hörerinnen und Hörer, meine Damen und Herren. Lieber Werner. Kannst du es nochmal spielen? Dann ja. Höre ich nochmal genauer hin. לכל המאזינים של התוכנית הנפלאה נימנס לנט בברכת שלום מירושלים. Hebräisch. Gut, du bist sehr gut, ja? Dafür gibt's jetzt einen Applaus. Hebräisch, genau. Moment. Gut. Hebräisch. Kommen wir zu einem Kulturthema, zu einem kulturellen Thema. Kommen wir zum neuen Buch von Herrn Schätzing. Der ist ja vielen Hörerinnen und Hörern ein Begriff. Schätzing, der Schwarm. Ein Millionenseller. Wer hat das Buch nicht gelesen? Naja gut, jetzt werden viele sagen, ich nicht. Frank Schätzing, der Bestsellerautor, hat einen neuen Roman geschrieben. Der heißt Breaking News. Und er hat etwas gewagt, und zwar als Deutscher über Israel zu schreiben. Seine Faszination, Achtung Werner, halte ich jetzt an der Tischkante fest, seine Faszination für Ariel Sharon und die Ambivalenz von Verschwörungstheorien. Gut, wir winken jetzt natürlich, oder viele winken ab und sagen, Hilfe, schon der Name ist ja für viele ein rotes Tuch, Ariel Sharon, vergessen wir nicht, ein Falke, vor dem Herrn, wenn man das so sagen darf, die sind ja sehr religiös auch, ein großer Falke, ein Kriegsmanager vor dem Herrn, meines Wissens mitverantwortlich für die Massaker im Palästinenserlager von... In Libanon, ne? Im Libanon, Shatila, im Palästinenserlager. Über diesen Mann hat Bernd Schätzing einen Roman geschrieben. Breaking News heißt sein neuer Roman. Und der Reporter Tim Hagen ist die eine Hauptfigur dieses Buches, der eigentlich Held, aber heißt Ariel Sharon. Und das ist nun doch überraschend. Zwar ist Schätzing bekannt dafür, dass seinen Büchern umfangreiche Recherchen zugrunde liegen. Doch ein Unterhaltungsroman, der von Ariel Sharon als Kleinkind auf dem Arm seiner Mutter erzählt, ist ein Wagnis. Sollte man meinen, oder? Oma, also ich finde es eher langweilig. Sowas würde ich niemals lesen. Ja, vielleicht. Du findest langweilig. Hören wir doch mal rein. Ich habe hier ein Interview mit Bernd Schätzing, beziehungsweise einen Bericht über diesen Roman. Hören wir da mal kurz rein. Und dann können wir ja noch einige Aspekte darüber diskutieren. In seinen Bestsellern Der Schwarm und Limit hat Frank Schätzing seine Leser auf den Grund des Meeres und auf die Oberfläche des Mondes entführt. In seinem neuen Roman Breaking News geht's nun nach Israel und nach Palästina. So genau und so differenziert hat lange kein deutscher Autor mehr über das heilige Land geschrieben. Hallo, Herr Schätzing. Herr Scheck. Lassen Sie mich gleich die Gretchenfrage an Sie stellen. Wie halten Sie es mit der Religion, Frank Schätzing? Ich versuche, Sie geflissentlich zu ignorieren, und Sie ignoriert mich. Wie? Sind Sie etwa Atheist, Agnostiker? Naja, wir sind ja hier dem Herrgott, oder wären ihm ein Stückchen näher, wenn es ihn denn gäbe, aber auch hier fühle ich ihn nicht. Ich zeige Ihnen als Kölner das heilige, das verheißene Land. Wo sind Sie geboren? Dort, zwei Zentimeter weiter rechts. Hat sich Frank Schätzing damals in den 50er Jahren, als er zur Welt kam, irgendwann einmal ausgerechnet, ein Star zu werden, und zwar ein Star durch Literatur? Kann man in Deutschland überhaupt ein Literaturstar werden? Es sieht so aus, offenbar, ja. Außerdem, da hat es ja schon ganz andere gegeben. Ein bisschen hoch hinaus wollte ich natürlich schon, auf 176 Meter, wie heute, das hätte ich mir nicht träumen. Sieht eigentlich aus wie bei Raumschiff Orion oder Raumschiff Enterprise hier, die Kommandokanzel. Ja, das ist richtig, und zwar genauso wie in der ersten Staffel von Star Trek, in völliger Ermangelung von Touchscreens, aber der Teppichboden ist, glaube ich, authentisch. Der ist von der Sport sogar gelaufen. Fühlen Sie sich als Romancier so, wenn Sie Ihre Figuren betrachten, wenn Sie Ihre Handlungsverläufe entwickeln, diese totale Übersicht? Nicht nur was die Figuren angeht, auch was das ganze Setting angeht. Also jetzt gerade Israel-Palästina, aber auch der Mond, auch die Tiefsee. Ich versuche anfangs die Astronautenperspektive einzunehmen. Das heißt, ich begebe mich so weit über ein Sujet, dass ich erkennen kann, die Erde ist eine Kugel. So, einfach um das Grundverständnis zu erwerben, dann nähert man sich wieder sukzessive an, bis man Details sieht. Das hat den großen Vorteil, man verfieselt sich nicht in Kleinigkeiten, man gewinnt einen Überblick und man enthebt sich ein bisschen der Gefahr zu werten. Die Worte des Meisters selber. Das Interview kann man auf der Homepage der ARD sich ganz anschauen und anhören. Es ist 11 Minuten lang. Und wahrscheinlich sehr interessant. Ich schätze Frank Schätzing sehr. Ich habe seinen Roman Der Schwarm gelesen. Der hat mir sehr gut gefallen. Ob dieses Sujet jetzt etwas ist, was ich mir antun werde, weiß ich auch nicht. Da bin ich mehr deiner Meinung. Jedenfalls ein paar Worte zu diesem Roman. In ausführlichen Kapiteln beschreibt Schätzing das Leben Sharons und damit die Geschichte Israels. Er erfindet eine Familie Kahn, deren Söhne Jehuda und Benjamin mit dem jungen Sharon, genannt Arik, groß werden. Und während Sharon die politischen Geschicke Israels beeinflusst, zeigt Schätzing am Schicksal der fiktiven Familie Kahn, welche Auswirkungen Politik auf jeden Einzelnen hat. Er verwebt lebhaft geschilderte reale Ereignisse wie den Sechstagekrieg mit dem Familienroman. Ja, was gerade zu Ende gegangen ist hier in Barcelona, ist der MWC, der Mobile World Congress, das große Ereignis, von dem besonders der Bürgermeister hier immer schwärmt, dass er immer als Argument rauszieht, wenn es Protestaktionen gibt, nix, verhaltet euch gut, sonst dürfen wir nächstes Jahr diesen Kongress nicht mehr ausrichten. Und viele Leute haben sich nicht dran gehalten, haben jetzt wieder Demonstrationen gemacht, Konzentrationen gegen den Fahrpreiserhöhung, die rückgängig gemacht werden soll. Aber jedenfalls ist der Kongress normal abgelaufen unter Polizeischutz, ja. Und wer dahin geht, sind natürlich die Vertreter der multinationalen Konzerne, junge, dynamische mit Leute mit Gel im Haar, die da rumlaufen zu Hunderten oder Tausenden im Laufe der Woche. Und die dann natürlich auch abends auch Zeit haben, wenn das dann geschlossen wird, die Ausstellung. Und was machen sie dann? Die Nachfrage nach Prostituierten hat unheimlich zugenommen hier. Und nach einigen Informationen, die da jetzt durchgesickert sind, gibt's da also Leute aus Südafrika oder aus Korea, die da locker mal pro Nacht 2000 Euro ausgeben. Und es könnte jetzt natürlich sein, dass einige von denen den Mark Zuckerberg oder Zuckerberg hören wollten. Der kam natürlich auch hier an. dieser Facebook-Freak, und im Auditorium, wer den hören wollte und den von der ersten Reihe aus hören wollte, was der uns zu sagen hat, der musste dann 5.000 Euro abdrücken. Also kann es natürlich sein, dass viele von denen da das ausgegeben haben für die Prostituierten und dann kein Geld mehr hatten. Naja, da waren die Millionäre Reihe unter sich, ne? Ja. Aber gut, das als kleiner Beitrag zum nächsten, zur nächsten Woche, 8. März, Internationalen Frauentag. Also unter diesen Prostituierten waren bestimmt auch einige Barbies dabei, ne? Und Grund gibt's zu protestieren oder die Rechte der Frauen am 8. März zu vertreten, weil die letzte Meldung kommt aus Villarrobledo, ein Abgeordneter vom oder jemand vom Rathaus sagt zu einer Frau, die da beim Rathaus ankommt und um Unterstützung bittet, sagt sie, sie soll nächsten Monat wieder kommen, diesen Monat gibt's nichts. Dann sagt sie, das geht nicht, weil das ist nur für Leute über 25 und sie war noch keine 25. Dann empfiehlt er ihr, doch ihr Kind in Adoption zu geben oder auf den Strich zu gehen. Also solche Leute haben wir hier an der Regierung. Schönes Wochenende. Tschüss, adeo, agur. Tschüss, bis nächsten Samstag. Das war's für heute. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein wunderschönes Wochenende. Feiert schön Karneval, schunkelt ordentlich, wenn ihr Lust habt. Hier in Barcelona gibt's ja auch, soweit ich weiß, eine Rua. Und in Sitges ist der Karneval ja wohl als Hochburg sehr beliebt. Jo, tschüss, agur. Un saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias, nos vemos. Gracias y hasta pronto. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Jage die Ängste fort und die Angst vor den Ängsten. Für die paar Jahre wird wohl alles noch reichen. Das Brot im Kasten und der Anzug im Schrank. Sage nicht mein, es ist dir alles geliehen. Lebe auf Zeit und sieh, wie wenig du brauchst. Richte dich ein und halte den Koffer bereit. Es ist wahr, was sie sagen, was kommen muss, kommt. Geh dem Leid nicht entgegen, und es ist da, sieh ihm still ins Gesicht. Es ist vergänglich wie Glück. Erwarte nichts und hüte besorgt dein Geheimnis. Auch der Bruder verrät, geht es um dich oder ihn. Deinen eigenen Schatten nimm zum Weggefährten. Feg deine Stube wohl und tausche den Gruß mit dem Nachbarn. Flicke heiter den Zaun und auch die Glocke am Tor. Die Wunde in dir halte wach, unter dem Dach im Einstweilen. Zerreiß deine Pläne, sei klug und halte dich an Wunder. Sie sind lang schon verzeichnet im großen Plan. Jage die Ängste fort und die Angst vor den Ängsten.